Die Weiber am Thesmophorenfest, fünfte Szene. Der Chor, Menesilochos, der Skythe, dann Euripides mit einem jungen Sklaven und einer Tänzerin. Euripides zum Chor. Ihr Weiber, wenn ihr für die Zukunft Frieden mit mir wollt schließen, tut es jetzt, ihr sollt nie mehr fortan ein böses Wort von mir vernehmen, dies versprech ich feierlich. Chorführerin. Warum auf einmal führst du diese Sprache? Euripides. Der Mann am Pranger ist mein Schwiegervater, gebt mir ihn frei und nie ein Schmähwort mehr hört ihr von mir. Doch wollt ihr nicht, dann sollen, vom Krieg zurückgekommen, eure Männer von mir erfahren, wie ihr hier gehaust. Chorführerin. Was uns betrifft, wir gehen den Vorschlag ein. Verständge du dich nur mit dem Barbaren. Euripides. Lass mich nur machen. Ab und kommt als Kupplerin verkleidet wieder mit dem Flötenbläser und der Tänzerin. Du, Klaphion, vergiss nicht, was ich unterwegs dir sagte. Erst geh vorbei mit aufgeschürztem Kleid. Und du, zum Knaben, Theredon, spiel ein Persertänzchen. Theredon spielt mit Zeichen der Angst vor dem Soldaten. Der Skythe. Was dudeln da? Wer spielen auf zu Ops? Euripides. Das Mädchen übt sich ein, Trabant. Sie muß jetzt grad zu eingen Herrn, um dort zu tanzen. Der Skythe. Meintwegen tanzen und er spiel. Das Hüppen ja sakrisch flink wie Floh in Wollen Wams. Euripides. Leise zur Tänzerin. So, Kindchen, leg das Oberkleid jetzt weg. Setz dich aufs Knie dem Skythen, streck das Füßchen, damit ich dir den Schuh aufbind. Der Skythe. Ei, lustig, ja, sitzen, sitzen, reckt so, tak, taken. Das feste Dutten, Potz, wie runden Rüben. Euripides. Leise zum Knaben. Schnell, blas, hast du denn Angst noch vor dem Skythen? Theredon spielt, Klaphion tanzt, der Skythe zusehend. Ah, schön Aasbacken für sich. Du da unten, kusch, Potz, und sein Ding da vorn, reckt appetitlich. Euripides. S'ist gut, so, nimm dein Kleid, s'ist Zeit, wir müssen jetzt gehen. Der Skythe, i doch ein Kusken erst mir geb. Euripides, nun wohl, so küss ihn. Der Skythe, Potz, Potz, Potz, was süß der Zung, wie lauter Unik von Ymettos. Du bei mir schlafen, Geld? Euripides, leb wohl, o Skythe, das geht nicht an. Der Skythe, nu, nu, Altmutterken, mir tun's Gefall. Euripides, dann zahlst du eine Drachme. Der Skythe, o, zahlen zwei. Euripides, es sei, so gib das Geld. Der Skythe, nix bei mir ab, mein Sauspieß da versetz, Geld bringen dann. So, kommen jetzt, mein Schatz, zu Euripides. Geld, Mutterken, die alte Kerl da hüten, du, und wie heißen? Euripides, Artemisia, merk dir den Namen. Der Skythe, Artamuxia. Ab mit der Tänzerin. Euripides. gelungen, dank dir, Gott der Schlauheit, Hermes. Legt den Spieß auf den Boden zum Knaben. Du, geh jetzt, Knabe, nimm das Zeug damit. Theredon mit Leier und Flöte ab. Zu Menesilochos. So, nun befrei ich dich, allein, sobald du los bist, nimmst du Reis aus wie ein Mann und eilst nach Haus zu Weib und Kind zu kommen. Menesilochos. Lass mich nur sorgen, mach nur erst mich frei. Euripides. Frei bist du, tu jetzt deine Schuldigkeit, flieh, eh der Skythe kommt und dich. Menesilochos. Ich renne. Beide ab. Der Skythe kommt allein zurück. Hör, Mutterken, dein Doktor, sein Charmant, nit spröden, o oh, so gut, wo Mutterken, au wau, ich sein verlor, wo alten Kerl, eh, Weib, alt Weib, reckt, schlägt, alt Mutterken, achter Muxia, sieht seinen Spieß am Boden liegen. Mick, beschiss, alt Weib, da fliegen du im Nack, wirft ihn fort. Ein rechten Sauspieß, ich sein schön gespießen. Au, was ich macken, Weib, alt Mutterken, achter Muxia. Chorführerin. Du meinst die Frau, die mit der Zither kam? Der Skythe. Ja, freilich. Du ihn sehn? Chorführerin. Deutet bald da, bald dorthin. Da lief sie hin, sie selber, und ein alter Mann mit ihr. Der Skythe. Und alte Mann in Safrikleid? Chorführerin. Ich meine, lauf nur dahin, du holst sie wohl noch ein. Der Skythe. Verflucht, alt Weib, was weg sie sein gegangen? Achter Muxia. Chorführerin. Geh nur hier grad hinauf. Wo laufst du hin? Dorthin. Du läufst ja wieder ganz verkehrt. Der Skythe. Herumrennend. Groß Unglück, fortlauf, achter Muxia. Brüllend ab. Chorführerin. Nur geschwind, mit vollen Segeln dem Geier zu. Und so hätten wir heute nach Kräften gespielt, und es mahnt uns die Stunde, nach Hause zu gehen. O ihr Thesmophoren, so möget ihr denn zur Belohnung dafür uns des Segens Fülle bescheren.